A. Die Vulgata müsste das echte amtliche Aktenstück über die Beschlüsse von Tribur sein, denn es ist diese Fassung ein in ausführlicher Form mit der Unterschrift der anwesenden Bischöfe versehenes Aktenstück. Siehe Krause, Seite 65. Krause betont mit Recht, dass auch die Unterschriften der Bischöfe nur den Sinn und Zweck gehabt haben könnten, die unterzeichneten Beschlüsse des Konzils als dauernd gültige Satzungen und Normen zu bestätigen und zu bekräftigen. Siehe Seite 71. Wäre die Vulgata nur die prima actio der Synodalverhandlungen oder ein Entwurf oder wie man es sonst nennen mag, so müsste man annehmen, dass die Bischöfe in dem Augenblick, wo sie die feierlich verkündigten Kapitel unterschrieben, auch schon von deren Überflüssigkeit und Wertlosigkeit überzeugt gewesen wären. Somit gibt die Vulgata die echten amtlichen Synodalbeschlüsse? Aber wie erklärt sich dann, dass in der amtlichen Vulgata mehrere Beschlüsse fehlen, und zwar nicht unwichtige Beschlüsse, welche bei der Tendenz der Synode gerade den Bischöfen von großem Wert sein mussten? B. Regino hat vorgeblich sein Werk mit der von ihm überlieferten Gruppe der Triburer Kanonen auf Befehl Radbots von Trier angefertigt und dem Hatto von Mainz dediziert. Beide Bischöfe waren auf dem Konzil von Tribur anwesend gewesen, waren also über die da selbst gefassten Beschlüsse genau instruiert. Unmöglich konnte da Regino diesen kirchenoberen Sätze für Verhandlungsbeschlüsse von Tribur ausgeben, die es nicht waren, zumal er seine Kanonensammlung bald nach der Synode zustande gebracht haben soll. Es hätte eine unglaubliche Naivität oder eine noch unglaublichere Frechheit dazu gehört, falls Regino in sein auf Befehl Radbots zusammengestelltes Werk Kanonen als triburische aufgenommen hätte, die es in keinem Sinne waren, und falls er die Machwerke an Hatto dediziert hätte, mit der ausdrücklichen Erklärung, sämtliche Kanonen werde Hatto in seiner Bibliothek ohnehin besitzen und Kraft seiner Gelehrsamkeit längst kennen. Somit bringt also Regino die echten amtlichen Triburerbeschlüsse? Die Forschung stapft wie eine blinde Kuh im Kreise herum, unfähig, einen Ausweg aus dem Dilemma zu finden. Das große Rätsel hat die allgemeine Aufmerksamkeit so stark absorbiert, dass kleine Unstimmigkeiten oder Versehen natürlich keine weitere Beachtung finden können. Die Versehen beziehen sich bei unserem Thema beispielsweise auf die Angabe, wie viele Bischöfe an der Synode teilgenommen haben. Hören wir darüber Krause. Die Zahl der Teilnehmer schwankt bekanntlich, wenn man von den 27 Bischöfen der Fuldaer Annalen absieht, zwischen 22 der Vulgata und 26, welche Regino in seiner Chronik angibt. Siehe Seite 72, Anmerkung 1. War etwa 22 die halbamtliche und 26 die amtliche Teilnehmerzahl? Und woher mögen die Fuldaer ihre Wissenschaft von der Anwesenheit von 27 Bischöfen geholt haben? Summa summarum, die angeblichen Triburer Beschlüsse in ihren beiden Fassungen sind aus der Werkstatt der Historiofabulisten hervorgegangen. Doppelte Buchführung. Nun stehen aber die Fachleute schon seit Beginn des Kapitels auf dem Sprunge, mir vernichtende Einwürfe entgegenzuschleudern. Wie können denn die mittelalterlichen Chroniken, so höre ich mir zurufen, erst in einer spätmittelalterlichen Fälscherzentrale geschmiedet sein, wenn sich doch aus dem Material, aus dem Pergament und aus den Eigentümlichkeiten des Schriftcharakters ergibt, dass diese Geschichtsquellen aus den verschiedensten Jahrhunderten des Mittelalters stammen? Darauf erwidere ich, wenn erstens alle Dinge für die Fälscherzunft so einfach gewesen wären, wie die Fabrikation von altertümlichen Pergamentpapieren, so hätte sie kinderleichtes Spiel gehabt. Und zweitens, was man Entwicklung der mittelalterlichen, lateinischen Schrift nennt, ihre auffällige, immer wechselnde Verschnörkelung der Buchstaben, ist in Wahrheit eine künstliche Mache der Fälschergenossenschaft. Kurz gesagt, die mittelalterliche Schrift ist ein Fantasieprodukt. Eben aus dieser Tatsache der Künstlichkeit erklärt sich ja auch die liebe Not, welche die angeblich praktischen Urkundenfälscher immer wieder mit ihren echten Schriftvorlagen hatten. Auch die mittelalterliche Schriftentwicklung ist ein Kunstprodukt, ein Zweig der universalen Aktion. Ich bitte die Herren Paläographen, unter diesem Gesichtspunkte einmal an das Rätsel der wie vom Himmel herabgefallenen sogenannten karolingischen Minuskel heranzutreten. Alles Genauere hierüber an einer späteren Stelle. Nur hier noch die Bemerkung, dass es mit der Künstlichkeit der lateinischen Schriftentwicklung im Mittelalter zusammenhängt, wenn die barbarischen Germanen angeblich erst zu spät ihre Schriftzeichen, ihre Runen erfunden haben sollen. Auch im ganzen Bereich der Schrift walteten die Fälscherhände.